Yeah. Vollkontakt, guck mich an, wer hat Angst? Ich bin drauf und ich ramme deiner Schwester meinen Schwanz in ihr Maul. Ich bin 35 Jahre, aber hungrig wie damals. Deine Nutte muss nach diesem Mund fick zum Zahnarzt. Yeah, keine Toleranz für euch Homo-Boys. Promo läuft, komm, ich zieh dich ab wie ein Polaroid. Ich bring die Straße in den Plattenladen und ich piss gegen den Kastenwagen. Keiner hat mir was zu sagen, ich bin Millionär, hab die Spendierhosen an. Dieser Penner MC Fitti lebt vom Bierdosenpfand. Yeah, mach mal nicht auf Kudo, du Hipsterbraut. Dein IQ ist nicht höher als mein Spritverbrauch. Es ist Tony Black, Bodycheck, San Pellegrino, Van Damme, El Pacino. Dein Verstand denkt Bushido. Ich bin kein Wohltäter, das ist kein Tonträger. Das hier ist, ich ficke Olli Pocher mit nem Totschläger. Schöneberg, Tempelhof, Messerstecherei, Neukölln, Kreuzberg, Rapper fressen Blei. Nutte, trau dich mal in unser Westennest herein, weil ihr Lästerschwestern seid, gibt's ne Messerstecherei. Yeah. Schöneberg, Tempelhof, Messerstecherei, Neukölln, Köln, Kreuzberg, Rapper fressen Blei. Nutte, trau dich mal in unser Westennest herein, weil ihr Lästerschwestern seid, gibt's ne Messerstecherei. Yeah. Messerstecherei und ich ficke 31er auf dich und deinen Scheiß. Und glaub mir, gegen meine Bodentrupps hilft dir kein Personenschutz, du kleiner Stricher, es ist Sonny Black. Das hier ist mein Fick, deine Mutter Slang. Wenn ich komme, siehst du diese ganzen Schwanzrutscher rennen. Keine weiße Weste, bleibe eine Bestie. Ich zerfleisch dich und verbrenne deine Leichenreste. In meiner Stadt auf keiner Foxtrot tanzen. Ich ohrfeige Rapper, so wie Ostblock-Schlampen. Früher hieß es für mich immer Dien vor dem Kiosk. Messer in der Tasche, Kokain in meinen Reeboks. Heute bin ich sowas wie ein Aushängeschild. Und Georgina geht noch weiter drauf, wenn ich will. Der einzige Typ, der nicht auf Popsänger macht. Und echte Männer hängen nicht am Jobcenter ab. Yeah. Schöneberg, Tempelhof, Messerstecherei, Neukölln, Kreuzberg, Rapper fressen Blei. Nutte, trau dich mal in unser Westennest herein, weil ihr Lästerschwestern seid, gibt's ne Messerstecherei. Yeah. Schöneberg, Tempelhof, Messerstecherei, Neukölln, Kreuzberg, Rapper fressen Blei. Nutte, trau dich mal in unser Westennest herein, weil ihr Lästerschwestern seid, gibt's ne Messerstecherei. Yeah.